Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei, und es jammerte das Volk in jener Nacht, und sämtliche Israeliten murrten wieder Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde rief ihnen zu, ach, wären wir doch in Ägypten gestorben oder wären wir doch hier in der Steppe gestorben. Warum will uns doch Jahwe in dieses Land bringen, damit wir durch das Schwert fallen? Unsere Weiber und kleinen Kinder aber werden eine Beute der Feinde werden. Wäre es nicht das Beste für uns, wir kehrten nach Ägypten zurück? Und sie sprachen einer zum anderen, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron vor der ganzen versammelten Gemeinde der Israeliten auf ihr Angesicht. Josua aber, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die das Land mit ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zur ganzen Gemeinde der Israeliten also, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein überaus schönes Land. Wenn uns Jahwe geneigt ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur dürft ihr euch nicht gegen Jahwe empören und dürft euch nicht fürchten vor den Bewohnern des Landes, denn wir werden sie aufzehren. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, während mit uns Jahwe ist, fürchtet sie nicht. Als nun die ganze Gemeinde nahe daran war, sie zu steinigen, da erschien die Herrlichkeit Jahwes vor allen Israeliten am Offenbarungszelt. Und Jahwe sprach zu Mose, wie lange soll es währen, dass mich dieses Volk verhöhnt, und dass sie mir nicht Glauben schenken trotz aller der Zeichen, die ich unter ihnen gewirkt habe? Ich will sie durch die Pest töten und sie hinwegtilgen und will dich zum Stammvater eines Volks machen, das größer und zahlreicher ist als sie. Da sprach Mose zu Jahwe, aber die Ägypter werden es hören, denn du hast dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte herausgeführt. Und sie werden sprechen zu den Bewohnern dieses Landes. Sie haben gehört, dass du, Jahwe, inmitten dieses Volkes bist, der sich Auge gegen Auge geoffenbart hat, du, Jahwe, und deine Wolke steht über ihnen, und in einer Wolkensäule schreitest du bei Tage vor ihnen her und in einer Feuersäule des Nachts. Wenn du nun dieses Volk töten wirst, wie einen Mann, so werden die Phöiker, die die Kunde von dir vernommen haben, also sprechen, weil Jahwe nicht imstande war, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen hatte, darum schlachtete er sie ab in der Steppe. Möchte sich doch nun deine Macht, o Herr, groß erzeigen, wie du verheißen hast, als du sprachst, Jahwe ist langsam zum Zorn und reich an Huld, er vergibt Missetat und Übertretung, aber er lässt nicht ganz ungestraft, sondern ahndet Väterschuld an den Kindern, am dritten und vierten Glied. Vergib doch die Missetat dieses Volks Kraft deiner großen Huld und wie du von Ägypten an bis heute diesem Volke vergeben hast. Jahwe antwortete, ich vergebe, wie du erbeten hast. Aber wahrlich, so wahr ich lebe, und so gewiss die ganze Erde der Herrlichkeit Jahwes voll werden soll, so gewiss sollen alle die Männer, die meine Herrlichkeit und alle die Zeichen, die ich in Ägypten und in der Steppe gewirkt habe, mit Augen gesehen und mich dennoch nun 10-mal versucht haben und ungehorsam gegen mich gewesen sind, das Land nicht zu sehen bekommen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, ja von allen denen, die mich verhöhnt haben, soll es keiner zu sehen bekommen. Deinen Diener Kaleb aber, der sich von einem anderen Geist erfüllt gezeigt und mir vollen Gehorsam bewiesen hat, den will ich in das Land bringen, in das er gegangen war, und seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen. Die Amalekiter aber und die Kanaaniter wohnen in der Niederung. Morgen wendet euch und zieht in die Steppe in der Richtung nach dem Schilfmeere zu. Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, wie lange soll es währen, dass diese böse Gemeinde wieder mich murrt? Das Murren der Israeliten, dass sie wieder mich erhoben, habe ich gehört. Sage ihnen, so wahr ich lebe, ist der Spruch Jahwes, ganz so, wie ihr es laut vor mir ausgesprochen habt, will ich mit euch verfahren. In dieser Steppe sollen eure Leiber fallen, und zwar so viele eurer gemustert wurden, die ganze Zahl, von 20 Jahren an und darüber, die ihr wieder mich gemurrt habt. Von euch soll keiner hineinkommen in das Land, das ich euch durch einen Eid zum Wohnsitz angewiesen hatte, außer Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure kleinen Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie würden eine Beute der Feinde werden, die werde ich hineinbringen, damit sie das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Eure eigenen Leiber aber sollen in dieser Steppe fallen. Eure Söhne aber sollen 40 Jahre lang in der Steppe ihre Herden weiden und so eure Auflehnung büßen, bis der letzte von euch in der Steppe gefallen ist. entsprechend den 40 Tagen, in denen ihr das Land ausgekundschaftet habt, jeden Tag zu einem Jahre gerechnet, sollt ihr eure Verschuldungen büßen 40 Jahre lang, dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, Jahwe, habe es gesagt, wahrlich, so will ich verfahren mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich wider mich zusammengerottet hat, in dieser Steppe sollen sie aufgerieben werden, und da sollen sie sterben. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, das Land auszukundschaften, und die nach ihrer Rückkehr die ganze Gemeinde dazu gebracht hatten, wider ihn zu murren, indem sie schlimme Dinge über das Land berichteten, diese Männer, die schlimme Dinge über das Land berichtet hatten, starben dort vor Jahwe eines plötzlichen Todes. Nur Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben von den Männern, die zur Auskundschaftung des Landes ausgezogen waren, am Leben. Als nun Mose allen Israeliten diese Worte überbrachte, da wurde das Volk sehr betrübt. Und am andern Morgen früh zogen sie hinauf auf die Höhe des Gebirgs und sprachen, wir sind bereit, hinaufzuziehen in das Gebiet, von dem Jahwe geredet hat, denn wir haben uns vergangen. Mose aber erwiderte, warum wollt ihr doch den Befehl Jahwes übertreten? Das wird nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn Jahwe ist nicht in eurer Mitte, ihr werdet sonst geschlagen werden und fliehen müssen vor euren Feinden. Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber, und ihr werdet durch das Schwert fallen. Nachdem ihr euch einmal von Jahwe abgewendet habt, wird Jahwe nicht mit euch sein. Sie aber blieben hartnäckig dabei, auf die Höhe des Gebirgs zu ziehen, dagegen kamen die Lade mit dem Gesetze Jahwes und Mose nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen sie und zersprengten sie bis Horma.